schön, es war bezaubernd, danke schön. Wenn wir doch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz bei dir. Danke schön für jede kleinste Zärtlichkeit. Ich weiß, du kommst in kurzer Zeit, ja doch zurück zu mir. Zwischendurch mal ein paar Tränen gibt's immer, wenn man lang sich kennt. Schließlich folgt an solchen Szenen doch stets ein Kuss mit Happy End. Drum danke schön, es war bezaubernd, danke schön. Wenn wir doch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz bei dir. Bezaubernd, danke schön. Wenn wir doch auseinander gehen, bleibt doch mein Herz bei dir.